Ja, servus zusammen. So, zur 50. Sendung einen herzlichen Gruß aus dem Podcast Versuchslabor. Tja, eigentlich hatte ich ja den Karl beauftragt, also hier meinen Praktikanten, den kleinen Gruß hier für euch einzusprechen, aber der wollte irgendwie nicht ran, ne? Der hat gesagt, oh nö, Chef, da bei den Sprechweisen, das machst du mal lieber selber, da hätte irgendwie zu viel Respekt, sagt er, das schafft er nicht. Also ja, und dann die Petra und der Heiko und der Ingo, wenn die dann ihn hören, und er wäre doch immer so ein bisschen unbedarft in seiner Sprache, und das wüsste er auch. Da habe ich gesagt, Karl, Mensch, da musst du dich doch nicht jetzt schämen, das kannst du doch mal einfach machen. Aber nee, da wollte er nicht ran. Also, bleibt mir nur, euch einen lieben Gruß zu bestellen vom Karl. Und jo, mache ich halt selber, ne? Also, herzlichen Glückwunsch zur 50. Sendung. Ich höre euch unheimlich gerne zu. Macht es gut und passt auf euch auf. Servus, der Klaus.